Textpassagen störst. Bist du Parteien in den Bundestag und glaubst, sie machen sich für deine Meinung stark. So mit 40 merkst du dann, deine Zeit hast du verplempert. Lange Jahre nur umsonst gewählt, es hat sich nichts verändert. Nein, es hat sich nichts verändert. Wo sind deine Freunde? Du hast nur noch Sorgen. Du hast den Tag verloren, du denkst nur an morgen. Lebe jetzt, lebe hier, mach dich frei von immer neuen Ängsten und der Zukunftsschreierei. Frag nicht, was morgen wird, es kann dir keiner sagen. Vielleicht hast du ganz umsonst den Frust aufgrund der vielen Fragen. Was morgen wird, es kann dir keiner